Wie viele von euch haben festgestellt, dass es manchmal, wenn man sich über Symptome Sorgen macht, es so scheint, als würden sie länger andauern, als würden sie schlimmer werden? Aber es gab Zeiten, da hattest du ein Leiden und du warst so beschäftigt und hast es vergessen oder was auch immer. Du hast es einfach ignoriert und am nächsten Tag warst du überrascht. Wo ist der Schmerz hin? Es war fast so, als ob, wenn man es loslässt, die Heilung zu fließen beginnt. Das Praise-Programm kommt heute. Aus New York City. Los geht's! Wir haben Joseph Prince direkt aus Singapur. Und wir sprechen über das Leben des Loslassens. Was ist das Leben des Loslassens, Joseph Prince? Das Leben des Loslassens ist diese eine Sache, die du tun kannst, um freier, gesünder und glücklicher zu leben. Das Erste, was du tun kannst, ist loszulassen. Ich werde dir beibringen, wie du loslassen kannst, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Das ist alles? Oh ja. Es basiert nur auf dem. Alle anderen Bücher über den Umgang mit Stress, Sorgen und Ängsten, sie alle geben dir nur mehr Dinge, die du tun sollst. Aber das Prinzip dieses Buches ist, die Versorgung vom Himmel wurde bereits vollständig freigesetzt. Es ist nicht so, dass man erst zu beten anfängt und dann Gott anfängt zu versorgen. Als Jesus am Kreuz starb, wurde die himmlische Versorgung für all unsere Bedürfnisse gerecht freigesetzt. Jetzt gibt es einen gerechten Kanal, denn das Blut Jesu hat uns das rechtmäßig erkauft. Wenn also die Versorgung zu uns kommt und Gott bereits versorgt, dann könnte jemand sagen, erkläre mir bitte, warum ich sie nicht empfange. Ich sehe sie nicht. Sie manifestiert sich nicht in meinem Leben. Und wenn man anschaut, was Jesus in der Bergpredigt sagte, er wiederholte es immer wieder, sorgt euch nicht darum, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt oder was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Dann sagt er, schaut die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und doch ernährt euer himmlischer Vater sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Vögel? Und doch sage ich euch, er sagt, dass ihr mehr wert seid als diese Vögel. Wenn Gott die Vögel ernährt, wie viel mehr wird er euch ernähren? Und schaut euch die Lilien auf dem Feld an. Er sagt, seht, wie sie gekleidet sind und wie sie wachsen. Beachte, wie sie wachsen. Wie wächst du geistlich? Wie wächst du in deiner Gesundheit? Denn zuvor hat der Herr gesagt, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Offensichtlich stellt Jesus nicht das Offensichtliche fest. Das wäre überflüssig. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung? Wie ist das Leben mehr als die Nahrung, wenn es ein elendes Leben ist? Wie ist der Leib besser als Kleidung, wenn er krank ist? Offensichtlich gibt er uns das Geheimnis eines qualitätsvollen Lebens und eines gesunden Körpers. Und das eine, das wir tun müssen und immer wieder tun müssen, ist loslassen. Sorgt euch nicht um euer Leben. Und das ist fast so, als würde das allem widersprechen, was wir in der Welt gelernt haben. Die Welt sagt, tue etwas. Steh nicht nur da, tue etwas. Aber Gottes Wege sind, stehe still und sieh die Rettung des Herrn. Also widerspricht es sich. Es ist nicht gerade dein traditionelles Selbsthilfebuch. Weißt du, die Dinge, die du tun musst, 7 Schritte, 8 Schritte, bestimmte Positionen, Atemübungen. Es ist mehr als das. Es ist etwas vom Himmel selbst. Diese eine Sache, die du tun kannst. Ja, es basiert auf dieser einen Wahrheit, aber sie zeigt dir, wie man loslässt, was eine der schwersten Dinge für den Menschen ist. Okay. Du hast gerade die Bergpredigt zitiert. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht, richtig? Aber wenn wir es tun, blockieren wir diese Versorgung. Die Versorgung, das ist das Prinzip hiervon. Wenn du sagst, betrachte die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Beachte, wie sie wachsen. Er sagt nicht, dass sie arbeiten. Und doch denken wir, dass wir durch harte Arbeit wachsen. Das ist das System der Welt. Aber Jesus sagt, betrachte die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht, und doch war selbst Salomo, der reichste Mann der Geschichte und wahrscheinlich bis heute, nicht so gekleidet wie eine von ihnen. Und dort heißt es, wenn Gott die Lilien des Feldes kleidet, die heute da sind und morgen ins Feuer geworfen werden, wie viel mehr wird er euch kleiden? Darum sorgt euch nicht. Mit anderen Worten, wenn wir uns weigern, ängstliche Gedanken über unser Leben anzunehmen, wird Gott uns kleiden mit einem gesunden Körper, guter Gesundheit. Besser als die Lilien auf dem Feld, die besser gekleidet sind als Salomo in all seiner Herrlichkeit. Und das Einzige, was uns davon abhält, diese Versorgung zu empfangen, und vor vielen Jahren erhielt ich eine Vision vom Herrn. Und ich bin sehr vorsichtig damit, von Visionen zu sprechen, weil das so oft missbraucht wurde. Aber diesmal erhielt ich tatsächlich eine Vision vom Herrn. Und später wurde sie in Sacharja 4 bestätigt. Ich sah eine Vision von goldenen Rohren, die vom Himmel kamen, direkt über einen Menschen, einem Gläubigen. Eine Röhre spendet Heilung, eine andere spendet finanzielle Weisheit, eine weitere brachte Versorgung für Beziehungen, eine für Elternschaft, unterschiedliche Versorgungen. Und es gab goldene Rohre, die goldenes Öl auf uns alle gossen. Und später sah ich im Buch Sacharja, dass es solche Röhren tatsächlich gibt. Aber in dem Moment, in dem sich jemand Sorgen über einen bestimmten Lebensbereich macht, wird diese Versorgung eingeschränkt. Es ist nicht so, dass die Versorgung nicht bereitgestellt wurde. Sie wird die ganze Zeit über bereitgestellt. Gott versorgt uns die ganze Zeit. Aber in genau diesem Lebensbereich ist sie blockiert, weil du dir darüber Sorgen machst. Und Gott sagte vor vielen Jahren zu mir, mein Sohn, betrachte dein Leben. Und da sagte er mir das, Gnade fließt in die sorgenfreien Bereiche deines Lebens. Sieh dir dein Leben an, sagte er. All die Bereiche, über die du dir keine Sorgen machst, da ist die Versorgung. Aber genau der Bereich, über den du dir Sorgen machst, da kämpfst du immer noch. Dann erinnert er mich an eine Begebenheit, als ich ein Teenager war. Ich weiß, ich sehe aus wie nur wenige Jahre nach meiner Teenagerzeit, aber ich habe für ihn gebetet. Weißt du? Und ich erinnere mich daran, als ich meine letzten $10 hatte und herausfand, dass mein älterer Bruder ebenfalls finanzielle Schwierigkeiten hatte. Also ohne dass er es wusste, nahm ich meine letzten $10 und steckte sie in sein Portemonnaie. Er wusste es nie. Aber aus irgendeinem Grund kam an diesem Tag Versorgung. Jemand lud mich ein, spendierte mir eine Mahlzeit und ich begann früh zu erkennen, ich muss mir keine Sorgen um Geld machen. Und das ist ein Bereich, in dem ich nicht kämpfe. Als Pastor haben wir ein Gebäude gebaut, das über 400 Millionen US-Dollar kostete. Und es ist vollständig bezahlt. Gott sei die Ehre. Aber die Sache ist, ich habe mir nie Sorgen ums Geld gemacht. Und die Versorgung ist da für mein Leben und meinen Dienst. Aber dann gibt es andere Bereiche, über die ich mir Sorgen mache, über die ich mir Gedanken mache. Manche Menschen machen sich Sorgen ums Geld und sie kämpfen genau in diesem Bereich. Also fließt Gnade in die sorgenfreien Bereiche deines Lebens. Weißt du, ich denke, das ist eine der wichtigsten Botschaften, die ich jemals hören konnte. Wie seht ihr das? Denn ich denke, es ist allgemein bekannt, dass die Menschen heute im Jahr 2017 wahrscheinlich gestresster, besorgter und ängstlicher sind. Also nenn es, wie du willst. Aber es ist mehr als je zuvor. Bin ich allein damit? Nein. Ich denke also, das ist eine der wichtigsten Botschaften für den Leib Christi. Denn das ist schwer. Und ich weiß, wahrscheinlich machen wir Frauen uns ein bisschen mehr Sorgen. Wir haben unsere Kinder, wir haben unsere Ehemänner, wir haben die Arbeit, wir haben dich. Weißt du, das Leben kann manchmal ganz schön verrückt werden. Aber das hier? Aber du sprichst in dem Buch darüber, und ich liebe dieses Buch, du sprichst über die Frau mit dem Blutfluss. Und sie hält einen Schlüssel für uns. Kannst du ein wenig darüber erzählen? Ja, weißt du die Geschichte der Frau mit dem Blutfluss? Sie litt seit 12 Jahren. Und statt besser zu werden, wurde es schlimmer. Und sie hatte alles ausgegeben, was sie hatte. Also war sie jetzt nicht nur krank, sondern auch pleite. Also kam sie durch die Menge von hinten und berührte den Saum seines Gewandes und sie wurde geheilt. Jetzt war es das, was Jesus zu ihr sagte, das erstaunlich war. Jahrelang dachte ich, er sagt einfach, Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Aber wenn du Markus Kapitel 5 liest, sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Er wiederholt sich zweimal, oder? Ich dachte immer, er meinte, geh in Frieden, aber tatsächlich sagte er ihr im Griechischen, Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in den Frieden. Im Griechischen heißt es nicht in Frieden, sondern in den Bereich des Friedens und bleib geheilt. und bleib geheilt. Also was auch immer ursprünglich das Problem verursacht hat, es könnte die Unruhe gewesen sein, der Stress. Und heute hat die Medizin bewiesen, es gibt viele medizinische Studien, die belegen, dass Stress zu körperlichen und geistigen Gesundheitsproblemen führen kann. Und auch zu zerstörerischen Verhaltensweisen und allen möglichen Süchten und sogar chronischer Depression. Wir müssen also lernen, die einzige Mühe, zu der Gott uns auffordert, in Hebräer Kapitel 4, die einzige Mühe ist, in die Ruhe einzugehen. Das Einzige, vor dem er uns warnt, ebenfalls in Hebräer Kapitel 4, Vers 1 heißt es, so lasst uns nun fürchten, dass nicht etwa jemand von euch zurückbleibt, da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch besteht. Denk mal darüber nach. An jeder anderen Stelle sagt der Herr, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Manche sagen, es steht 365 Mal in der Bibel. Ich habe nie gezählt. Aber hier gibt es eine Stelle, an der er uns sagt, wir sollen uns fürchten, die Ruhe nicht zu betreten, die Ruhe nicht zu haben. Und die einzige Mühe ist, mühe dich, in die Ruhe einzugehen. Also bei jedem geistlichen Angriff wird der Feind zu dir kommen und sagen, was willst du wegen deines Sohnes tun? Was willst du wegen dieser Situation tun? Das Gesetz betont dich, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Gnade betont den Herrn. Ich werde, ich werde, ich werde. Die ganze Idee, dich unter das Gesetz zu bringen, für das du verantwortlich bist, und wir denken manchmal, wenn ich loslasse, wer hält dann fest? Nun, für die Welt stimmt das, für die Welt. Wenn sie loslässt, passiert nichts. Aber für dich, Kind Gottes, wenn du loslässt, sind darunter die ewigen Arme. Wenn du loslässt, greift Gott zu. Wenn du festhältst, lässt Gott los. Und er sagte mir vor vielen Jahren, er sagte mir das, wenn du arbeitest, ruhe ich. Wenn du ruhst, arbeite ich. Erstens möchte ich nur sagen, wenn du gerade eingeschaltet hast, wir sind in New York City. Ich liebe es, hier zu moderieren. Wirklich, wir lieben es, hier in New York zu sein. Ihr Leute seid wirklich großartig. Und ich möchte nur ein paar Dinge sagen. Das Gegenteil von dem, worüber du sprichst, ist das Weltsystem. Ich erinnere mich an einen kleinen Spruch, den mein Vater immer sagte. Das Weltsystem sagt, nimm alles, was du kannst, verpacke alles, was du nimmst und setz dich dann auf den Behälter. Und im Grunde genommen sprichst du über ein biblisches System des Let-Go-Lebens. Verhindere nicht die Versorgung, die automatisch aus dem vollbrachten Werk Christi kommt. Okay, wir sprechen heute Abend die ganze Zeit darüber. Wir sprechen die ganze Nacht über Jesus. Joseph ist aus Singapur hierher nach New York City gekommen. Und lass mich dir sagen, während du das hier siehst, es ist der 30. Oktober und ich glaube, morgen ist das offizielle Veröffentlichungsdatum. Diese Bücher sind jetzt verfügbar. Wenn du die Nummer anrufst, für jede Spende ab $25, hey Publikum, okay, das bedeutet für euch Zuschauer, ihr müsst nicht wissen, was das heißt. Okay, ihr müsst nicht wissen, was das bedeutet, aber für jede Spende ab $25, lasst mich euch sagen, dieses Buch erscheint morgen. Ihr müsst nirgendwo hingehen. Ruft einfach die 800-Nummer an. Und wir haben das so organisiert, dass die Leute, die den Anruf entgegennehmen, bereits wissen, dass ihr wegen dieses Buches anruft. Ihr müsst nicht sagen, ich sehe gerade die Sendung. Sie wissen schon, dass ihr wegen des Buches anruft. Die 800er-Nummer ist die ganze Nacht verfügbar. Wir sprechen die ganze Nacht mit Joseph Prince über das Thema Gnade. Aber wir sprechen darüber auf eine sehr besondere Weise. Was du vorhin gesagt hast, lass mich dazu noch eines sagen. Du lehrst dieses Konzept, das vollendete Werk Christi wirken zu lassen in unseren Situationen, indem wir uns keine Sorgen machen. Das ist Wenn du gerade eingeschaltet hast, das ist das genaue Gegenteil von dem, was die meisten Selbsthilfebücher in den meisten Buchhandlungen sagen. Sie sagen, du musst es schaffen, leg los. Mach deine To-Do-Liste. Hol dir mehr Ausbildung, erledige mehr. Und es dreht sich alles um uns. Also, warum fängst du nicht nochmal an? Ich meine, ich will nicht, dass du dich wiederholst, aber im Grunde lehrst du ein Konzept direkt aus der Bergpredigt. Und das geht darum, das vollendete Werk Christi anzuwenden auf deine schwierige Situation, deine herausfordernde Situation, deine ungewöhnliche Situation. Durch das Gegenteil von dem, was andere vielleicht sagen würden. Indem du loslässt. Also nur eine kleine Umschreibung. Das Leben des Loslassens ist was? Das Leben des Loslassens ist ein Paradigmenwechsel in deinem Denken. Das Wort Buße ist Metanoia, was bedeutet, ändere dein Denken. Und das Denken ist folgendes. Es ist nicht so, dass ich beten oder fasten muss, damit Gott handelt. Ich muss nicht beten, damit Gott etwas tut, damit er mich heilt. Tatsächlich, als Jesus starb, war alles bereits bereitgestellt. Der Vorhang im Tempel wurde zerrissen zwischen Gott und Mensch. Es gibt keine Trennung mehr. Die ganze Versorgung Gottes wurde über einer schreienden, seufzenden, sterbenden Welt ausgeschüttet. Und das Einzige, was uns zurückhält, ist die Kapazität unseres Herzens. Unsere Fähigkeit zu empfangen ist weit geringer als seine Fähigkeit zu geben. Er übertrifft uns immer, wenn er unsere Gebete beantwortet, über die Maßen, mehr als wir bitten oder uns vorstellen können. Als die Eltern zu Jesus kamen, um ihn zu bitten, die Kinder zu segnen, nur sie zu berühren, da umarmte Jesus die Kinder. Er übertrifft immer unsere Erwartungen. Ist er nicht wunderbar? Und unser Herr übertrifft immer unsere Erwartungen. Jetzt ist die Sache die, wir sprechen über Gnade und Gesetz. Aber manchmal wissen die Menschen nicht, wie man das praktisch im Alltag anwendet. Was bedeutet es, unter dem Gesetz zu sein? Es ist möglich, morgens unter dem Gesetz zu stehen und abends in der Gnade zu leben. Denn das Gesetz fordert, du sollst nicht. Du sollst nicht. Gnade hingegen gibt. Unter dem Gesetz fordert Gott Gerechtigkeit von sündhaft bankrotten Menschen. Unter der Gnade schenkt Gott Gerechtigkeit, die empfangen werden soll. Wunderschön. Du musst sie nur empfangen. Wenn das Gesetz also Forderung ist und Gnade Versorgung bedeutet, wo befindest du dich dann gerade? Wenn du morgens aufwachst, bist du forderungsorientiert? Glaubst du, Gott fordert dies von dir, dein Chef fordert das, deine Kinder fordern etwas, dein Ehepartner auch? Bist du forderungsorientiert? Dann bist du im Grunde genommen unter dem Gesetz. In dem Sinne, dass du dann anfälliger bist für Sünde, für Süchte, für Depression, für zerstörerisches Verhalten. Aber wenn du die Haltung hast, Gott versorgt mich mit der Weisheit, die ich heute brauche. Ich weiß, ich habe dieses Projekt zu erfüllen, aber die Versorgung wird da sein. Ich muss mit meiner Teenager-Tochter umgehen, aber die Weisheit wird da sein, um sie zu erreichen. Ich werde Gunst von Gott haben, um mit ihr zu sprechen. Dann bist du versorgungsorientiert. Als Jesus die 5 Brote und 2 Fische sah, sagten die Jünger zu ihm, was ist das schon für so viele? Jesus sagte, bringt es mir. Er schaut auf die Versorgung. Er dankte dem Vater für eine Versorgung, die äußerlich gar nicht da war. Aber nichts ist realer als das Geistliche. Es ist der Geist, Gott, der die sichtbare Welt hervorgebracht hat. Du kannst also sehen, dass die Versorgung ständig zu uns kommt. Und das Einzige, was die Versorgung behindert, ist, dass wir uns sorgen, dass wir angespannt sind. Wir verstopfen diese goldene Leitung. Was uns betrifft, hat die Versorgung von Gott nie aufgehört. Aber auf unserer Seite ist sie blockiert. Also sage ich einfach, lass los! Und lass die Versorgung fließen! Lebe das Let Go Life und das erscheint morgen, während du das hier siehst. Morgen ist Veröffentlichung. Publikum, wer von euch wird sich eins holen? Jeder einzelne von euch? Wer hebt die Hand und verspricht, sich das Buch zu holen? Versprochen? Winkt, wenn ihr es versprecht. Was meinst du mit den unaufdringlichen Rhythmen der Gnade? Die unaufdringlichen Rhythmen der Gnade. Ich liebe das. Weißt du, in Markus Kapitel 4 und 5 bekommen wir einen Einblick in das Leben unseres Herrn an einem einzigen Tag. Ganz normaler Tagesablauf. Es beginnt damit, dass er zu den Menschenmengen predigt, das Gleichnis vom Sämann und den Böden. Gleich danach sagt er zu den Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Dann schlief er ein. Seine wohlverdiente Mittagspause, oder? Und inmitten dessen kam ein Sturm auf. Die Jünger weckten ihn. Es war nicht der Sturm, der Jesus weckte, sondern der Ruf seiner eigenen Leute. Dann wachte er auf und sagte, schweig, sei still. Und die Bibel sagt, es wurde ganz still. Sein Schlaf war unterbrochen. Aber auf der anderen Seite war der am meisten dämonisierteste Mann der Bibel. Legion, er schrie und tobte. Jesus sprach ein Wort, geh, und alle Dämonen verließen ihn. Die Leute aus der Stadt kamen und sagten, geh weg, wir brauchen dich nicht hier. Jesus ging zurück ins Boot und kehrte nach Kapernaum zurück. Alles an einem einzigen Tag. Zurück in Kapernaum kam Jairus, der Synagogenvorsteher, zu ihm und bat, bitte komm und lege die Hand auf meine Tochter, sie stirbt. Während Jesus unterwegs war, kam die Frau mit dem Blutfluss, über die wir vorhin gesprochen haben. Sie kam durch die Menge und wurde geheilt. Jesus nahm sich Zeit. Er hatte immer Zeit. Und wenn du dir das Leben Jesu anschaust, niemand hat mehr vollbracht als er in nur 3,5 Jahren. Niemand war beschäftigter als der Herr, und doch war niemand ruhiger und gelassener. Wenn du die Evangelien liest, merkst du, dass er für jeden Zeit hatte, und doch hat er alles geschafft. Alles an einem einzigen Tag. Und gleich nachdem die Frau geheilt worden war, kamen sie mit der Nachricht, belästige den Meister nicht mehr, deine Tochter ist tot. Und selbst nachdem jemand gestorben war, hatte er immer noch Zeit, ganz dorthin zu gehen und die Tochter des Jairus von den Toten aufzuerwecken. Es gibt einen Rhythmus, einen Takt in seinem Leben, dem wir folgen sollten. Wenn du die Evangelien liest, einfach mal durchliest, wirst du feststellen, es liegt so viel Ruhe auf dem Herrn. Und das ist die Ruhe, die er uns versprochen hat. Er sagte, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und von allen Segnungen, die er uns geben könnte, sagt er, und ich werde euch Ruhe geben. Denk mal darüber nach, von allen Segnungen, die Gott in seinem Schatzhaus hat. Er sagt, ich werde dir Ruhe geben. Das muss bedeuten, dass die Ruhe zentral ist. Und übrigens, in Hebräer sagt Gott, ich habe geschworen, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Er spricht über das verheißene Land. Für den Gläubigen heute ist das verheißene Land kein geografisches Land mit Milch und Honig. Es ist ein Ort der Ruhe. Sogar im Alten Testament sagt Gott, ich bringe euch in ein Land, wo ihr vom Weinbergen essen werdet, die ihr nicht gepflanzt habt. Aus Brunnen trinken werdet, die ihr nicht gegraben habt. Und in Häusern wohnt, die ihr nicht gebaut habt. Alles basiert auf dem Berg eines anderen. Du gehst einfach hinein und genießt, was ich vorbereitet habe. Ich habe den Weg bereitet. Wenn wir also einfach unser Denken umstellen könnten, wenn der Schmerz kommt, ist die Versorgung bereits da. Der Teufel hätte dich nicht angegriffen, wenn nicht bereits Versorgung da wäre. Er will dir glauben machen, dass du Heilung noch empfangen musst. Aber nein, du bist bereits geheilt. Du bist es schon. Und wie viele von euch haben festgestellt, dass manchmal, wenn du dir Sorgen um Symptome machst, sie sich zu verschlimmern scheinen oder länger dauern. Aber es gab Zeiten, in denen du Beschwerden hattest, du warst zu beschäftigt und hast es vergessen oder ignoriert und am nächsten Tag hast du dich gefragt, wo ist der Schmerz hin? Es war fast so, als ob, wenn du losgelassen hast, die Heilung floss. Und übrigens, im Hebräischen ist das Wort für Heilung Rapha. Wenn man sich die Etymologie anschaut, die Wurzel von Rapha ist entspannen. Also entspannen ist die Wurzel des Wortes für Heilung. Wir müssen lernen, wie man sich entspannt, wie man ruht. Das Ziel in unserem Leben ist nicht festzuhalten, sondern loszulassen. Unsere Aufgabe ist es, in die Ruhe einzugehen. Unser Kampf ist, nicht zu kämpfen. Unsere Mühe ist es, zu ruhen. Und wenn wir das schaffen und Gott um Gnade dafür bitten, dann werden wir sehen, wie die Versorgung fließt. Und was wir hier besprechen, ist das Evangelium. Warum sollten wir wie eine Schildkröte und nicht wie ein Löwe leben? Ja, ich spreche darüber. Das ist eine sehr interessante Frage. Weißt du, in der Bibel lehrt Gott uns auch durch Tiere. Geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr zum Beispiel. Der Löwe und die Schildkröte, der Löwe in der Wildnis, er hat sein Revier, er kämpft für seine Beute. Zu leben wie ein Löwe bedeutet also, immer kämpfen zu müssen. Für deinen Platz, gegen deine Konkurrenten, dein Revier verteidigen, auf der Arbeit, im Leben. Und man hat festgestellt, Löwen in der Wildnis haben Nebennieren, die 25-mal schwerer sind als bei Löwen in Gefangenschaft. Und die Nebennieren sind der Ort, an dem Stresshormone ausgeschüttet werden, die Kampf- oder Fluchtreaktion. Das heißt, diese Löwen in der Wildnis leben unter konstantem, intensivem Stress und sie haben ein kurzes Leben. Die Schildkröte hingegen, die durchschnittliche Lebensdauer einer Schildkröte beträgt etwa 100 Jahre. Und die Schildkröte nimmt sich Zeit. Ein stummliges Bein nach dem anderen. Sie kaut ihr Futter langsam, nicht im New York-Tempo. Sie nimmt sich Zeit, sie ist nicht gehetzt, sie ist nicht gestresst. Genauso wie unser Herr Jesus. Er ist nie gehetzt, nie in Heile, nie gedrängt. Er lebt im Rhythmus der Gnade. Er fließt in einem entspannten Leben. Natürlich sollst du deine Verantwortung übernehmen. Tu, was du tun musst, aber tu es entspannt. Erziehe entspannt. Leite, verwalte, entspannt. Tu alles mit Gelassenheit, denn das ist das Geheimnis. Aber der Teufel wird kommen und sagen, schau, du bist unverantwortlich. Du lässt einfach los, das ist doch unverantwortlich. Wenn du loslässt, passiert nichts. Das ist, was der Teufel sagt. Aber tatsächlich ist Loslassen das Verantwortlichste und Mächtigste, was du tun kannst. Ist dir schon mal aufgefallen, in 1. Petrus 5 steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen, richtig? Aber weißt du, was im nächsten Vers steht? Die meisten kennen den ersten Vers, aber was steht direkt danach? Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Der Kontext ist also, der Teufel sucht, wen er verschlingen kann. Das bedeutet, wenn du voller Sorgen und Ängste bist, bist du verschlingbar. Mein Rat, wirf deine Sorgen auf den Herrn, der sich kümmert, und werde unverdaulich. Lass den Teufel jemand anderen suchen. Wie funktioniert das praktisch genau? Wie viele hier haben Kinder? Die meisten von uns. Und du sagst, wir sollen loslassen, aber einige von uns haben Kinder, die abgedriftet sind. Und wir denken vielleicht, es ist zu spät, sie zu erreichen. Wie hilft das also? Für mich, als ich vorhin erwähnte, dass Gnade in sorgenfreien Bereichen fließt, war mein Bereich des Kampfes. Ich dachte, ich sei ein ziemlich entspannter Typ. Ich bin cool, weißt du, alles locker. Aber dann habe ich geheiratet und Jessica kam auf die Welt. Und dann, Eltern wissen es, der schwerste Bereich loszulassen sind oft unsere Kinder, weil wir sie so sehr lieben. Es ist schwer, sie loszulassen. Und doch ist genau das das Verantwortlichste, was wir tun können. Als Jessica geboren wurde, fragte ich bei jedem kleinen Husten, jedes Niesen, Wendy, was ist los mit ihr? Wird sie krank? Ich war ständig in Sorge. Und je mehr ich mir Sorgen um Jessica machte, desto öfters wurde sie krank. Und ich konnte es nicht verstehen. Also fragte ich den Herrn, was ist los? Der Herr sagte, ganz einfach. Jedes Mal, wenn du dir Sorgen um Jessica machst, sendest du dem Teufel ein Signal. Es ist wie ein riesiger Knopf über Jessica, den er drücken kann. Drück diesen Knopf und deine Wirksamkeit für den Sonntag ist weg. Drück diesen Knopf und deine Beziehung zu Wendy ist gestört. Drück diesen Knopf. Weißt du, was das für einer ist? Es ist ein Auslöser. Sprechen wir gerade über mich? Irgendwie trifft das genau meine Knöpfe. Der Herr sagte, das Beste, was du für deine Tochter tun kannst, für deine Teenager-Tochter, für deinen Sohn, das Beste ist, sie dem Herrn zu übergeben. Zu sagen, ich lasse los. Als ich das für Jessica tat, wurde sie gesünder. Sie war nicht mehr ständig krank. Und ich erkannte, es ist genau das Gegenteil von dem, was die Welt tut. Ich verstehe das, alleinerziehend zu sein. Kinder mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensproblemen, Diagnosen, Wutanfällen im Kleinkindalter, die Herausforderungen der Teenagerzeit, komplexe Beziehungen im jungen Erwachsenenalter, schlechter Umgang. Man denkt vielleicht, leicht gesagt, aber ich habe selbst einen Teenager und ein kleines Kind. Und ich glaube, Gott hat sie so verteilt, weil es mich in meiner Gemeinde relevant hält. Aber es ist nicht leicht, einem Elternteil zu sagen, lass los. Ich erinnere mich an eine Frau aus meiner Gemeinde vor vielen Jahren. Sie hatte eine Tochter, die im ganzen Land berühmt war. Ein junges Mädchen, 11 Jahre alt. Sie trat bei den Südostasien-Spielen im Schwimmen an und gewann immer Gold. Am Ende ihrer Karriere hatte sie 40 Goldmedaillen. Aber dann kam sie in schlechte Gesellschaft. Sie fing an zu feiern und weil sie berühmt war, bekannt, kam sie vom Weg ab. Ihre Mutter kam zu mir und fragte, ist es zu spät, dass Gott meine Tochter aufhält? Ich sagte, es ist nie zu spät, aber das Erste, was du tun musst, ist, lass sie in Gottes Hände. Und ich betete mit ihr, dass sie ihre Tochter loslässt. Die Tochter hieß Jocelyn. Jocelyn, ja genau sie. Und bis heute hat sie immer noch die höchste Anzahl an Goldmedaillen in Singapur. Und eines Tages, an einem Sonntag, kam Jocelyn nach vorn. Ich wusste nicht einmal, dass sie im Gottesdienst war. Sie kam direkt nach vorn, um den Herrn zu empfangen. Und ihre Mutter war völlig außer sich. Heute ist einer der Mitarbeiter, den du vorhin hinter der Bühne gesehen hast, mit ihr verheiratet. Sie berät junge Menschen in unserer Gemeinde. Sie ist jetzt Mutter von 4 Kindern. Und weißt du, es ist nie zu spät. Gott kümmert sich um die Dinge, die dein Herz belasten, besonders um deine Kinder. Aber vergiss nie, dass er deine Kinder mehr liebt, als du es jemals könntest. Lebe das Let-Go-Life. Worüber wir sprechen, ist, warum in manchen Fällen, obwohl Jesus sagte, und das tat er, es ist vollbracht. Obwohl er sagte, er sei gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, um die Werke des Teufels zu zerstören. Warum also halten manche Dinge uns trotzdem auf? Laut diesem Buch, hol es dir, lies es, sieh dir das Fernsehprogramm an, liegt es an unserer Sorge. Du hast das im Grunde aus der Bergpredigt. Lass uns sicherstellen, dass, falls jemand erst kürzlich eingeschaltet hat, das Wesentliche, worüber wir beim Let Go Life sprechen, ist. Wir haben dieses Paradigma, diesen mentalen Wechsel in unserem Denken, dass wir oft glauben, wenn ich bete, dann wird Gott mich versorgen. Denk mal so, als Jesus am Kreuz starb, und oft machen wir sogar das Geben zu einem Werk, als ob man nur dann eine Ernte bekommt, wenn man gibt. Tatsächlich gibst du nicht, um reich zu werden. Du gibst, weil du glaubst, dass du reich bist. Und warum bist du reich? Du bist reich, weil du die Gnade unseres Herrn Jesus Christus kennst. Ich zitiere jetzt die Bibel. Obwohl er reich war, wurde er um deinetwillen arm. Wo ist das passiert? Am Kreuz. Er wurde arm, damit du durch seine Armut reich wirst. Und im nächsten Kapitel heißt es, gib jetzt großzügig, weil du reich bist. Wenn du aus diesem Bewusstsein der Versorgung gibst, aus dem Bewusstsein, dass du reich bist, nicht weil du arm bist, wirst du sehen, wie die Ernte zurückkommt. Weil du jetzt aus einer Haltung der Fülle gibst. Es ist wie beim Beten. Wenn du für den Sieg betest, fühlt es sich an, als wäre er weit entfernt. Du bist dann schon geschlagen, bevor du überhaupt anfängst. Aber wenn du aus dem Sieg betest, bist du jetzt mit Christus gesetzt. Es ist fast so, als wäre unser Startpunkt bei Jesus. Wir sind mit Christus gesetzt. Und von da an, das Erste, was im Epheserbrief kommt, bevor wir lernen, würdig zu wandeln, bevor wir lernen, wie ein Prinz zu leben, bevor wir dem Feind widerstehen können, heißt es, sitzen. Wir sind gesetzt in himmlischen Regionen. Wie wirst du gerettet? Du hast dich hingesetzt. Er hat alles getan. Er hat das Werk am Kreuz vollbracht und du setzt dich. Wie wirst du wieder geheilt? Durch ein erneutes Sitzen, wenn man so will. Wenn der Teufel zu dir kommt und sagt, was wirst du dagegen tun, dann machst du das. Amen. Du sitzt. Du bist krank? Dann mach eine frische Entscheidung zum Hinsetzen, wenn man so will. Und wenn du dich setzt, weißt du, trägt der Stuhl dein Gewicht. Du legst dein ganzes Gewicht auf diesen Stuhl. Du machst dir keine Sorgen, dein eigenes Gewicht zu tragen. Und alles im Leben, was dir zusteht, auch wenn Christus dafür bezahlt hat, es kommt mit einer neuen Entscheidung, dich zu setzen, wenn du so willst. Und wenn du lernst zu sitzen, ich erinnere mich, als mein Team loszog, um ein neues Gebäude für unsere wachsende Gemeinde zu finden. Wir brauchten ein größeres Gebäude. Ich sagte zu ihnen, arbeitet aus der Ruhe, nicht aus dem Stress. Haltet alles mit lockerer Hand. Wenn ein Deal kommt, bei dem es scheint, als wäre es zu schwer, das Gebäude zu bekommen, sie stellen ständig Bedingungen. Lasst es los. Es war nicht von Gott. Wenn du kämpfen musst und es steht eine Wand vor dir, lass es los. Gott hat etwas Besseres. Ich sagte ihnen das. Und sie hatten ein paar Angebote, die wir für gut hielten, aber immer wurden irgendwelche Hürden aufgestellt, also sagten wir einfach, lass los. Und dann kam dieses Gebäude, in dem wir jetzt wöchentlich Gottesdienste feiern, dieses 400 Millionen Dollar Star Performing Arts Center in Singapur, das preisgekrönte Kunst- und Kulturzentrum. Als das auf uns zukam, stell dir mal das Budget vor, das ich als Pastor stemmen musste. Aber ich bat den Herrn um ein Wort und der Herr gab mir eines aus dem Buch Ruth, wo Naomi zu Ruth sagt, über Boas, unser himmlischer Boas ist unser Herr Jesus, unser Erlöser. Sie sagte zu ihr, bleib ruhig, meine Tochter, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute vollendet hat. Der Herr sagte also tatsächlich zu mir, setz dich hin, mach dir keine Sorgen um die Finanzierung, mach dir keine Sorgen, sie zu beschaffen, setz dich einfach hin, bis du siehst, wie der Mann handelt. Mit anderen Worten, wenn du stillhältst, handelt er. Wenn du handelst, hält er still. Ich will, dass er handelt. Ich will nicht, dass ich es bin. Wenn ich jetzt zurückblicke und dieses 400 Millionen Dollar Gebäude sehe, ich meine, das ist verrückt. Jetzt schaudert es mich, wenn ich daran denke und wie das Geld kam, wie der Herr gesegnet hat. Und ganz ehrlich, wir hatten nicht viele dieser Wundersonntage, wie wir sie nennen. In 5 Jahren hatten wir vielleicht 4. Und trotzdem kam die Versorgung. Ich sage es Pastoren und Leitern, die Antwort liegt nicht im Kämpfen und darin, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen oder sie hochzupushen, damit sie mehr tun, denn dann handeln sie aus dem Fleisch. Das Geheimnis ist, zieh dich zurück und ruhe. Wenn du ruhst, bist du nicht gestresst. Wenn du ruhst, bist du gesegnet. Ich glaube, der Teufel hat es geschafft, diesen Gedanken in die Herzen der Menschen zu pflanzen. Wenn du loslässt, bist du unverantwortlich. Also kommt er, was wirst du tun? Was wirst du jetzt tun? Und du sagst, nichts. Er wird sich darum kümmern. Er hat es. Er hält es fest. Was wirst du bei diesem Problem tun? Er hat es. Diese Haltung ist das Verantwortlichste, was du tun kannst aus Sicht des Himmels. Da war einmal ein Student, der glaubte, dass Gott ihn finanziell versorgen würde für sein Theologiestudium und all das, und er war finanziell knapp. Also tat er Folgendes. Er hörte die Botschaft, lass Gott machen. Er versuchte sein Bestes und er bastelte sich 6 Karten. Auf jeder stand ein Buchstabe. Let go. G-O-D. Und er stellte sie vor sein Bett. Und jede Nacht schaute er auf. Lass Gott machen. Lass Gott machen. Und doch kam keine Versorgung. Also betete er eines Tages, Herr, ich versuche mein Bestes, dich machen zu lassen, aber nichts passiert. Sein Fenster war offen. Der Wind weht hinein, der Wind wehte in den Raum und warf eine der Karten herunter. Das D fiel herunter. Und da stand, let go. Lass los. Und dadurch wurde der Fluss der Versorgung freigesetzt. Weißt du, was so lustig ist? Man hört oft, dass Gott immer bis zur letzten Minute wartet, um einzugreifen. Ich denke, das ist nur in unserem Kopf so. Denn wir versuchen alles zu tun, was in unserer Macht steht, bis es nichts mehr gibt, was wir tun können. Und dann kommt Gott durch. Ich denke, vieles davon ist unser eigenes Streben, etwas selbst möglich zu machen. Und wenn du ganz am Ende bist, sagt Gott, willst du jetzt loslassen endlich? Und dann handelt er. Aber für uns fühlt es sich an wie die letzte Minute, sozusagen 11.59 Uhr. Wir sprechen über das vollbrachte Werk Christi. Wir sprechen darüber im Buch Live the Let Go Life von Joseph Prince. Übrigens, Joseph, es ist jetzt November 2017. Im März des nächsten Jahres werden wir gemeinsam nach Israel reisen. Wie viele möchten nach Israel? Hab keine Sorgen wegen der Versorgung. Basierend auf dem, was er gerade gesagt hat, wie viele würden nach Israel reisen, wenn er dafür bezahlt? Nun, nach so einer Lehre über das Nicht-Sorgen-Machen ums Geben, Viele Menschen reisen nicht nach Israel, weil sie denken, sie könnten es sich nicht leisten. Warum sollten Menschen in sich selbst investieren und an dieser großartigen Reise teilnehmen, die wir 2018 geplant haben? Letzte Nacht haben wir eine frühere Sendung über Israel gemacht. Nächstes Jahr gehen wir nach Israel mit Joel Osteen. Und ich habe den Herrn um ein bestimmtes Wort gebeten, weil ich die Menschen ermutigen wollte zu gehen. Aber ohne ein Wort vom Herrn wollte ich es nicht sagen. Doch ich bekam ein Wort vom Herrn und es basiert auch auf dem Buch Ruth. Gott spricht über Boas. Und Ruth sagt Folgendes. Boas sagte zu mir, mein Erlöser sagt mir, ich solle zu dir gehen, und zwar mit 6 Maß Gerste. Wenn du das typologisch verstehst, Boas ist Jesus, unser Erlöser. Die Schwiegermutter Naomi steht für Israel. Ruth steht für die Gemeinde. Sie war eine Heidin. Vergiss das nicht. Als Naomi ihr Land verlassen hatte, starben ihre beiden Söhne. Wenn das natürliche Israel sich nicht in seinem Land befindet, erlebt es Herausforderungen. Das war immer schon die Geschichte des jüdischen Volkes. Machlon und Kilion, ihre Namen bedeuten sterben und vergehen. Krankhaft und vergehend. Stell dir vor, man nennt seine Söhne so. Dann entschied sie sich, zurückzukehren. Aber sie brachte ihre Schwiegertochter mit. Eine Moabiterin, Ruth. Ruth war eine Heidin. Und ihr Volk stand unter dem Fluch des Gesetzes. Und doch kehrte sie zurück. Und der reichste Junggeselle im Lande. Ihr Frauen werdet diese romantische Geschichte lieben. Sein Name war Boas. Er war ein Junggeselle, wohlhabend, ein Mann von Ansehen. Und er war ein naher Verwandter von Naomi. Damals war das Erlösungsrecht üblich. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel in Sklaverei gerietst oder in Armut, konnte dein Verwandter dich auslösen, dich aus Sklaverei und Armut freikaufen. Aber er musste erstens ein Verwandter sein, und zweitens musste er wohlhabend sein. Die Armen können den Armen nicht helfen. Drittens musste er willig sein. Unser Herr Jesus wurde unser Verwandter. Er wurde geboren wie wir. Er kam als Mensch. Zweitens ist er wohlhabend. Oh ja, und wie? Aber drittens, das ist das Wichtigste, ist er willig? Denn wir haben auch reiche Verwandte, die aber nicht bereit sind zu helfen. Du weißt, was ich meine. Aber er war willig. Er war bereit, für uns zu sterben. Er verliebte sich in Ruth. Jetzt denk mal darüber nach. Das ist die Liebesgeschichte der Gemeinde mit unserem Herrn Jesus. Gott, der Vater, ist mit Israel verheiratet, Naomi. Am Berg Sinai sagten die Juden, dass Gott Israel dort geheiratet hat, unter der Hochzeitszelt des Berges. Aber wir, die heidnische Gemeinde, wir sind mit Jesus Christus verheiratet, unserem himmlischen Boas. Und beachte, als Ruth zu seinen Füßen ruhte, nicht beim Arbeiten, beim Sammeln, beim Mühen, als sie am Tag arbeitete, bekam sie nur ein Eva-Gerste, etwa 10 Tagesrationen. Aber als sie zu seinen Füßen ruhte, bekam sie 6 Maß Gerste, mehr als ein Eva. Und hier kam gestern das Wort zu mir. Der Herr sagte, sag meinem Volk, was Boas zu Ruth sagte. Er hob sie auf und sagte, geh zu deiner Schwiegermutter. Wer ist die Schwiegermutter? Naomi, Israel. Geh zu deiner Schwiegermutter und bring ihr dieses Maß Gerste. Geh nicht leer zu ihr. Wenn du entscheidest, nach Israel zu reisen, werden diese 6 Maß Gerste kommen. Sie werden in deinem Leben fließen. Aber entscheide dich zuerst. Hab ein Glaubensziel. Sag nicht, Gott, zeig mir das Geld. Das ist nicht Gottes Weg. Gott sagt, zeig mir den Glauben. Dank mir zuerst. Entscheide dich, dass du gehen willst. Und ich werde dich versorgen. Und du wirst nicht leer nach Israel reisen. Wunderschön. Die Nummer, um mit uns nach Israel zu reisen, ist eingeblendet. Komm mit uns nächstes Jahr vom 4. bis 13. März. Joel Osteen, Victoria Osteen, Pastor Joseph, vielleicht kommt Wendy auch mit den Kindern. Bethel Music wird die Musik machen. Wir machen eine erstaunliche Reise. Sie ist für dich. Reise mit uns nach Israel. 4 Minuten. Wir wollen, dass du ein Let Go Life Gebet über unsere Zuschauer betest. Hol dir das Buch an die Leute im Publikum. Hände hoch. Ihr macht keinen Spaß. Ihr werdet euch das Buch holen, richtig? Jeder hier im Publikum wird sich das Buch holen. Du auch. Ruf die Nummer an. Die Mitarbeiter sind bereit. Du hast ein paar Minuten. Sag ein paar letzte Worte und bete für die Menschen. Ich hatte das Gefühl, dass während der gesamten Zeit, während wir gesprochen haben, jemand von einem Rückenleien geheilt wurde. Genau im unteren Rückenbereich. Du hattest das, sogar als du gerade kamst. Du hattest diesen Schmerz und jetzt ist er weg. Steh auf, prüf es. Ist der Schmerz weg? Preis den Herrn. Als du losgelassen hast. Jetzt. Das ist nicht nur im Glauben stehen. Der Schmerz ist wirklich weg, oder? Preis den Herrn. Was Gott für ihn getan hat, möchte er auch für dich tun. Und du wirst das genau dort tun, wo du bist, während du das Leben des Loslassens hörst. Es geht nicht darum, festzuhalten. Du musst nicht alles wissen, alles verstehen. Lass einfach los. Dann wirst du sehen, wie die Versorgung fließt. Die Heilung beginnt zu fließen, so wie bei diesen kostbaren Menschen. Lass mich für dich beten. Erinnere dich. Der Herr sagt, all eure Sorgen werft auf mich. Es ist fast so wie ein Geschäft. Stell dir deine Last gerade jetzt vor. Halte sie in deinen Händen. Jeder macht das jetzt. Stell dir die Sorgen vor, die gerade in deinem Herzen und deinem Kopf am präsentesten ist. Stell dir vor, sie liegt jetzt in deiner Hand. Okay, und jetzt schließe sie. Sag, Herr Jesus, in deine durchbohrten Hände werfe ich all diese Sorgen vollständig, unwiderruflich in Jesu Namen. Es liegt in deinen Händen. Es liegt jetzt in deinen Händen. Und ich danke dir, Herr. Jedes Mal, wenn der Teufel mich daran erinnert, was wirst du tun, werde ich sagen, du hast es. Amen. Denk daran. Du hast es, Herr. Du hast es. Lass mich dir sagen, du hast es. Was wird passieren? Du hast es, Herr. Habe diese Haltung. Amen. Und lebe das Leben des Loslassens. Lori hat es vorhin wunderschön gesagt. Das ist wirklich wichtig, denn worüber wir wirklich sprechen, ist das vollbrachte Werk Christi, das sich in deinem Leben zeigt. Und sehr oft ist deine Sorge der Grund, warum es nicht geschieht. Und wir fragen uns, warum, Herr, hast du mich verlassen? Warum dauert das so lange? Warum ist dieser Verrat geschehen? Warum? Wir behandeln das. In diesem Buch behandeln wir es. In dieser Sendung behandeln wir es. Und wir behandeln es auch in einer originellen Fernsehserie, Folge für Folge, jeweils 30 Minuten mit Originalinhalten, die gerade auf TBN ausgestrahlt werden. Letzter Gedanke, letztes Wort. Ich möchte dich ermutigen, die Sendung zu sehen, denn es gibt darin lebendige, echte Zeugnisse von Menschen, die gebunden waren durch Süchte, Depressionen, Krankheiten und die befreit wurden. Das kann dein Zeugnis sein. Lebe das Leben des Loslassens. Lebe das Let Go Life, New York City. Los geht's!